Test 2. Aufgabe 1. Du hörst ein Interview. Lies zuerst die Aufgaben. Du hörst das Interview zweimal. Kreuze an. Richtig oder falsch? Hallo Peter, kann ich dich etwas zum Thema Essen fragen? Ja, klar. Was isst du zum Frühstück? Zum Frühstück esse ich Brot mit Marmelade, Schinken oder Käse. Und was trinkst du am liebsten? Tee, Saft, Kakao oder Milch? Meistens eine Tasse Kakao oder Saft. Milch und Tee mag ich nicht. Was isst du in der Pause? Oft ein Brötchen oder eine Banane. Manchmal auch ein Wurstbrot. Und wo isst du zu Mittag? Meine Eltern arbeiten. Deshalb muss ich in der Kantine essen. Und am Nachmittag? Ich habe fast jeden Nachmittag Sport und deshalb keine Zeit zum Essen. Und am Abend? Abends ist meine Familie zu Hause meistens kalt. Brot, Schinken, Wurst, manchmal Gemüsesalat und so. Danke für das Gespräch, Peter. Tschüss. Auf Wiedersehen. Du hörst das Interview noch einmal. Hallo Peter, kann ich dich etwas zum Thema Essen fragen? Ja, klar. Was isst du zum Frühstück? Zum Frühstück esse ich Brot mit Marmelade, Schinken oder Käse. Und was trinkst du am liebsten? Tee, Saft, Kakao oder Milch? Meistens eine Tasse Kakao oder Saft. Milch und Tee mag ich nicht. Was isst du in der Pause? Oft ein Brötchen oder eine Banane. Manchmal auch ein Wurstbrot. Und wo isst du zu Mittag? Meine Eltern arbeiten. Deshalb muss ich in der Kantine essen. Und am Nachmittag? Ich habe fast jeden Nachmittag Sport und deshalb keine Zeit zum Essen. Und am Abend? Abends ist meine Familie zu Hause meistens kalt. Brot, Schinken, Wurst, manchmal Gemüsesalat und so. Danke für das Gespräch, Peter. Tschüss. Auf Wiedersehen.